Damit begann das Zeitalter der tropischen Graslandschaften. Daneben entstanden überall in den Subtropen und Tropen viele verschiedene andere Typen saisonaler Trockenwälder, darunter auch solche mit Pflanzen, die ihre Blätter zu bestimmten Jahreszeiten abwarfen. In den wasserärmsten Regionen Afrikas, Südamerikas und Asiens bildeten sich durch die fortgesetzte Austrocknung auch Wüsten, und es entstanden die Streifen mit unterschiedlichen Umweltbedingungen, die wir heute sehen, wenn wir von Norden nach Süden um den Globus reisen. Zwar setzte sich die weltweite Abkühlung insgesamt fort, hatte die mittlere jährliche Oberflächentemperatur zu Beginn des Pliozäns ungefähr 2 Grad höher gelegen als heute, so war sie in Teilen des Pleistozäns um bis zu 6 Grad niedriger. Aber das auffälligste Merkmal in der Epoche des Pleistozäns, vor 2,58 Millionen bis 0,01 Millionen Jahren, war die verstärkte Wirkung der Milankovitch-Zyklen. Zu Beginn des Pleistozäns, vor 2,58 bis 0,77 Millionen Jahren, waren die Gletscherzyklen häufiger, rund alle 41.000 Jahre, aber weniger extrem. Das mittlere und späte Pleistozän war eine Zeit weniger häufiger, aber stärkerer, etwa alle 100.000 Jahre auftretender Umschwünge des Weltklimas. Betrachtet man die Tropen, so sollen die Gletscherzyklen des Pleistozäns und eine stärkere Austrocknung manchen Autoren zufolge zur Ausdehnung von Savannenkorridoren zwischen verschiedenen Teilen Afrikas und Asiens geführt haben. Möglicherweise verbanden sie auch die beiden Kontinente. Im mittleren und späten Pleistozän, als die Gletscher immer extremere Größenveränderungen durchmachten, wuchsen auch die Korridore und erwiesen sich als ideale, einheitliche, grasbewachsene Verkehrswege für mittelgroße bis große Tiere. Anders als in den dichten, tropischen Wäldern, die zuvor in den Regionen heimisch gewesen waren, konnten sie nun große Gebiete durchqueren. In Südostasien beispielsweise soll ein solcher Korridor, sich mancher Vermutungen zufolge von Südchina im Norden bis hinunter zur Wallace-Linie erstreckt haben, die quer durch Indonesien verläuft. Hilfreich war dabei eine Landbrücke, die sich zwischen dem südostasiatischen Festland und den Inseln aus dem Meer erhob, als die wachsenden Eiskappen das Wasser aus den Ozeanen banden. Dennoch war das Ende der weiten Savannenökosysteme unausweichlich. Denn auch wenn die Eiszeiten in dieser Phase länger und extremer waren, dauerten sie nicht ewig. Während der wärmeren, feuchteren Zwischeneiszeiten wurden die Savannen zerstückelt. An ihre Stelle traten wieder klassische tropische Regenwälder. Und die boten den vielen großen Weidetieren, die sich während ihres Fehlens angesiedelt hatten, keine gute Lebensgrundlage. Die letzte große Vereisungsphase, letzteiszeitliches Maximum oder Englisch Last Glacial Maximum, LGM genannt, umfasste die Zeit vor 26.000 bis 21.000 Jahren. Da wir aus diesem nicht ganz so weit zurückliegenden Zeitraum mehr Spuren der Klima- und Umweltbedingungen besitzen, können wir genauer und in mehr Details als bei früheren Eiszeiten feststellen, wie sich eine derartige Phase auf die tropischen Wälder der ganzen Welt auswirkte.